Verschwisch dein Gesicht, lei um, ich seh deine Wut. Kopf hoch, alles wird gut. Mit 6 Jahren ein Draufgänger, ja ich war nie der Brave und kam in die Sonderschule für schwer Erziehbare. Ab da war alles anders, nur ein Mädchen in der Klasse. Ich fand das purer Schwachsinn, wie ich die Lehrer hasste und stand oft in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand. Wenn ich Faxen machte, wurde Reue nicht mehr anerkannt. Ich empfand viele Strafen nicht so schlimm, doch in der 5. Klasse war noch sehr viel mehr drin. An den Ohren hochgezogen, paar Zentimeter vom Boden, ein Geschrei. Sie drohten, ich krieg leicht was auf die Pfoten und ich war verängstigt. Ich sah letztendlich, egal was ich auch machte, es geschah und fertig. Ganz ehrlich, ich war von Anfang an der Klassenbeste, doch nur in Deutsch und Englisch, der Rest war nur das Letzte. Es kam zu mir auch keiner, der mich trösten konnte, nein. Keiner fragte sich, wieso der kleine Junge weint. Kleiner Junge, komm, weine nicht, Kopf hoch, wisch dein Gesicht. Kleiner Junge, ich seh deine Wut, Kopf hoch, alles wird gut. Kleiner Junge, komm, weine nicht, Kopf hoch, wisch dein Gesicht. Kleiner Junge, ich seh deine Wut, Kopf hoch, alles wird gut. Vor allem wurde meine Rechenschwäche nicht verstanden. Nach von wegen, ich sei faul, ich kann mit Zahlen nix anfangen. Es war fast wie ein Knast, es gab auch Mittagessen. Aber was es dort so gab, das konnte ich als Kind nicht fressen. Nicht so dran gewöhnt, ja ich war verwöhnt. Doch ich hab so drauf geschissen, jedes Kind findet das schön. Aber nicht, dass ich auch alles hatte, was ich immer wollte. Geld war auch schon immer das Problem, wie es so sollte. Im Zeugnis stand, ich hätte mich an Regeln nie gehalten. Weil sie dazu da waren, sie zu brechen, kam dieses Verhalten. Ich hörte auch nie zu, wenn man mir was sagte. Bei Unterrichtsgesprächen wollte ich reden und so plagte ich die Mitschüler. Keiner kam dann mit über mich, kam einfach nichts drüber. War ein Mistlügner und zerriss Bücher. Kleiner Junge, komm, weine nicht, Kopf hoch, wisch dein Gesicht. Kleiner Junge, ich seh deine Wut, Kopf hoch, alles wird gut. Kleiner Junge, komm, weine nicht, Kopf hoch, wisch dein Gesicht. Kleiner Junge, ich seh deine Wut, Kopf hoch, alles wird gut. Komm, weine nicht, wisch dein Gesicht. Ich seh deine Wut, alles wird gut.